hereinspaziert. Herzlich willkommen. Hier sind noch Plätze. Hereinspaziert. Halleluja. Du hast Heilung erfahren. Ja, super. Gut. Okay. Ja, willst du mal erzählen, was passiert ist? Werden alle ermutigt. Kannst du nach vorne kommen? Seit 4 Wochen war ich beim Schulterspezialisten. Ja. Und er hat so einen Röntgenkram gemacht. Ein Mund. Ein Mund. Damit wir dich gut verstehen. Yes. Und da hat er gesehen, dass der Oberarmkopf, das ist ungefähr so ein Ding. Das in dem Schulterdach sich bewegen soll und das wäre abgestorben. Mm. But, Lord, you know, see, it's real. Das war nur unter Schmerzen. Ging es überhaupt nicht mehr so hoch. Und wenn der, und jetzt, look it, nothing pain. Kein Schmerz mehr. No. Und nie. Yes. Look. Yeah. Danke, Jesus. Stark. Da oben auch. Oben bei Mr. Georg, yes. Super. Ohne beten. Just God. Ist einfach. Yes. Juhu, danke Jesus. Ah, Halleluja, wir preisen wirklich unseren Gott, wir preisen unseren Herrn, der so Wunderbares tut. Möchte noch jemand erzählen, was bei ihm oder bei ihr passiert ist? Ja, wie ist dein Name? Gidon. Ja, ich habe was Lustiges erlebt. Ich bin hier in dem Heilungsraum gewesen und saß auf dem Liegestuhl und die Kraft Gottes kam so stark auf mich, dass der Liegestuhl durchgebrochen ist. Ja gut, ich bin schon etwas kräftiger, aber es war wirklich ab dem Gebet, wo der Bruder gebetet hat, kam wirklich die Kraft und es hat erst wumm und dann patsch. Ja, Halleluja. Super, Amen, Halleluja. Halleluja. Möchte noch jemand erzählen, was bei ihm oder ihr schon passiert ist? Gabriele. Also ich hatte seit Osterdienstag beim Aufstehen morgens so einen Schwindel, dass ich wirklich durch die Wohnung getorchelt bin. Das war furchtbar und ich habe gedacht, was soll das jetzt? Woher kommt das? Und also direkt nach Ostern und ich werde am 28.04. getauft und ich dachte, zuerst dachte ich, vielleicht will Gott gar nicht, dass ich nochmal getauft werde. Und viele sagen ja dann auch, ja, du brauchst doch eigentlich nicht nochmal getauft werden, bist doch schon als Kind getauft. Und diese üblichen Argumente. Und also dieser Schwindel war immer mal wieder bei Positionsänderung. Es ist dann besser geworden, aber immer so, wenn ich mich hingelegt habe, fing es wieder an. Wenn ich aufstand, fing es leicht wieder an. Und jetzt habe ich so wunderbare Beterinnen gehabt, die wirklich mir die Hand aufgelegt haben. Sogar die Hand in die Finger in die Ohren gelegt haben, weil ja das unser Gleichgewichtsorgan ist. Und ich merke jetzt im Moment wirklich, dass ich sowohl frei in den Bewegungen bin und so bleibt es. Amen. So bleibt es. Amen. Vielen Dank. Halleluja. Dankeschön. Halleluja. Genau, hier sind ein paar Berichte auch noch. Genau, ja, was warst du hier? Schwindel, Frau Schwindel komplett weg. Bauchschmerzen weg. Bei wem war das? Bauchschmerzen weg, wo die Bauchschmerzen weg waren? Bauchschmerzen. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, aber jetzt ist gut. Stark. Wo Bauchschmerzen weg waren. Super. Füße und Arme leichter, Belastungen in der Seele weg, Muskeln haben sich gelöst, Bitterkeit gegangen. Halleluja. Mhm. fühlt sich leichter, Frau fühlt sich leichter. Genau, das ist einiges auch, ne? dass so eine Leichtigkeit gekommen ist. Halleluja, das ist so gut. Gott, genau, nimmt uns wirklich die Belastung weg. Jesus nimmt uns die Belastung weg. Und wenn er seelische Belastung wegnimmt, dann hat das ganz oft, meistens auch Auswirkungen dann auf unseren Körper, weil sich oft ja die seelischen Belastungen dann auch auf den Körper niederschlagen. Aber Halleluja, Jesus hat uns erlöst von Krankheit. Ja, aha. Danke. Also für mich haben zwei Damen gebetet und so zum Schluss, ja, wie fühlst du dich jetzt, wie geht's dir? Und dann habe ich zum einen so gesagt, oh, leichter, wie wenn so ein großer Rucksack weg wäre, aber durch Traumata, die ich einfach hatte, ich hatte so, habe ich so gesagt, okay, also so verhärtet und jetzt geht es langsam auf. Also ist viel passiert und dann habe ich mich zurückgesetzt, als ich quasi fertig war und jetzt lange gewartet. Und habe da mit Jesus gesprochen und dann hat er mir ein Bild gezeigt. Es war ein großer Berg, also stellen wir uns mal das Matterhorn vor. Matterhorn, machen wir gleich groß. Er, Presslufthammer, Jesus hat einen Presslufthammer. Zack, zack, zack, ringsum Löcher rein, einmal in der Mitte, zack, weg. Gibt's nicht mehr. Das war das Bild, Halleluja. Also, ne? Amen. Er ist groß. Er ist groß. Egal, und wenn er den Presslufthammer braucht, aber er wird dich nicht verletzen damit, mit dem Presslufthammer. Das Bild ist gut, das ist super. Also denk niemals, für Gott ist irgendwas zu schwer, für Gott ist irgendwas zu groß. Wenn es mehr als ein Schnupfen ist, dann kann Gott auch nicht mehr helfen. Nein, Halleluja, egal Schnupfen, Krebs oder was auch immer, er ist unser Heiler. Jesus hat am Kreuz alle Krankheiten für uns getragen. Also hier steht es, ne, genau, in 3. Johannes 2 heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und das ist der ausgesprochene Wille Gottes. Gott möchte, dass es uns gut geht. Er ist gestorben am Kreuz für uns. Für unsere Schuld, also erstmal, dass uns Schuld vergeben wird, alles, was uns von Gott getrennt hat, Misstrauen und alles, was daraus gefolgt ist. Und er hat auch alle unsere Krankheiten geheilt. Sie sind schon geheilt am Kreuz von Golgatha. Also das heißt, vor 2000 Jahren, und das ist die Wahrheit, wurdest du schon geheilt. Das manifestiert sich jetzt. Aber er hat alle Krankheiten am Kreuz auf sich genommen. Wir haben die Bibelstelle hier in Jesaja 53, 4 und 5. Da heißt es, jedoch unsere Leiden, unsere Krankheiten, er hat sie auf sich genommen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und dann heißt es, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, also unserer Schuld willen, zerschlagen wegen unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Halleluja. Da siehst du das komplette Werk am Kreuz, das Jesus Christus für uns vollbracht hat. Da hat er alles vollbracht. Also alles, womit du hergekommen bist, hat er schon vollbracht. Er hat den Feind, den Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Er hat ihm jede Autorität und jede Macht weggenommen und er hat jede Krankheit geheilt. Und an uns ist es jetzt nur noch, also er hat wirklich die schwere Aufgabe gemacht. Ja, siehst du das? Er hat wirklich, also eine unendlich schwere Aufgabe auf sich genommen. An uns ist es, dem zu vertrauen, was Gott möchte, ist, dass wir dem glauben und vertrauen, was er schon für uns gemacht hat. Wir müssen es nicht noch selber machen, weißt du, du musst dir nicht deine Heilung erarbeiten. Wir erarbeiten sie nicht, sondern wir erkennen im Glauben an, Jesus, du hast es für mich gemacht und ich danke dir. Und indem ich dich aufgenommen habe, hast du Jesus schon aufgenommen in dein Leben? Als den Herrn deines Lebens? Halleluja, wenn du es noch nicht gemacht hast, komm gerne nach der Session hier zu mir, da können wir es gerne noch machen, weil das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Also wenn du da wenn du das machst, wenn du ihn als Herrn deines Lebens aufnimmst, da hast du zu allem Zugang, dir ist vergeben. Alle Krankheit ist geheilt, du hast freien Zugang wieder zum Vater und du wirst die Ewigkeit, wenn du eines Tages stirbst, wirst du mit Gott verbringen. Also gehst nicht an einen schlimmen Ort, der sich Hölle nennt, sondern du gehst direkt zu ihm. Und das passiert aber nur, wenn wir Jesus als unseren Herrn aufnehmen. Und das ist aber so einfach. Ich meine, er ist die Liebe selbst. Er hat die größte Liebe für uns gezeigt. Niemand hat größere Liebe bewiesen als Jesus am Kreuz. Als er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, und das waren wir alle. Ja, wer hat schon gleich am Anfang Jesus angenommen? Ich glaube, niemand. Sondern wir sind unsere eigenen Wege gegangen, bis wir irgendwann Gnade Gottes, weil normalerweise jemand für uns gebetet hat, erkannt haben, Mensch, ich bin echt auf dem Holzweg und ich brauche Vergebung, ich brauche Heilung, ich brauche Umkehr, ich brauche ein neues Leben. Und Jesus ist gekommen, um uns neues Leben zu geben und er ist gekommen, um uns Gesundheit zu geben. In Johannes 10,10 heißt es, sagt Jesus, der Dieb, also der Feind, es gibt halt noch einen Gegenspieler. Keine Krankheit kommt von Gott. Also glaub niemals, Gott schickt eine Krankheit, damit ich jetzt noch was lerne. Ja, ich meine, wer würde das machen? Welcher Vater, überleg mal, bricht dem Sohn das Bein, weil er sagt, ja Kind, du musst jetzt noch was lernen, deshalb muss dir jetzt ein Bein gebrochen werden. Der würde ins Gefängnis kommen. Aber manche denken, Gott wäre so. Aber weißt du, wenn du Jesus siehst, wenn du mal liest, ich empfehle dir, lies die Evangelium, lies das Leben von Jesus, gibt auch gute Jesusfilme. Und da siehst du nie, dass Jesus Krankheiten verteilt hätte, um irgendjemandem was beizubringen oder zu bestrafen, einfach weil er so schlecht war und so blöde Sachen gemacht hat, sondern jeder, der zu ihm kam, dem hat er gesagt, ja, willst du mich heilen? Könntest du mich heilen? Er hat immer gesagt, ja, ich will. Ja, ich will. Jesus will heilen. Also er hat es ja schon gemacht. Und wir ergreifen das jetzt. Wir greifen seinen Willen. Jesus, du hast es schon geheilt. Du hast es schon gemacht. Und ganz wichtig, alles, was ihr jetzt schon erlebt habt heute, ganz wichtig, ist es nicht nur im Moment weg, sondern wenn Gott was weggenommen hat, dann ist es für immer weg. Was nicht heißt, dass vielleicht der Feind nach 3 Tagen oder wann auch immer kommt und wieder antockt mit irgendwelchen Symptomen. Da sagst du Nein im Namen Jesus. Wenn du Jesus aufgenommen hast, hast du Autorität bekommen. Heißt in Lukas 10,19 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, siehe, ich gebe euch die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten, was für Krankheiten steht und böse Geister. Und über die ganze Kraft des Feindes. Und da sagt er, nichts wird euch schaden. Also wir haben die Autorität als seine Söhne, als seine Kinder, als die, die zu Jesus gehören, auf jede Krankheit, egal wie sie heißt, zu treten und zu sagen, nein, im Namen Jesus, ich dulde es nicht mehr in meinem Körper, ich dulde es nicht mehr in meinem Leben. Halleluja, diese Autorität haben wir bekommen und er möchte, dass wir sie ausüben, ja? Weil er hat schon alles gemacht. Jetzt ist es an uns, diese Autorität auszuüben und zu sagen, nein, der Teufel herrscht nicht mehr in meinem Leben und ich lass mir nicht dieses Leben rauben. Genau Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu geben und Leben im Überfluss. Und ich glaube, ihr stimmt mir alle zu, wenn ich sage, ein Leben im Überfluss ist auch ein Leben in Gesundheit. Halleluja, in körperlicher Gesundheit, wo du nicht dauernd von schlimmen Schmerzen geplagt wirst. Und auch ein Leben in psychischer Gesundheit, dass deine Gedanken in Ordnung sind. Halleluja. Weil er kümmert sich um die Seele und er hat sich schon darum gekümmert. Und wie gesagt, an uns ist es, das anzunehmen und zu sagen, danke Herr für gute Gedanken. Danke Herr für die besten Gedanken. Dafür bist du auch gestorben, damit ich gute Gedanken denke. Und du bist gestorben, damit ich von jeder Krankheit geheilt bin. Und damit ich ein langes und gesundes Leben leben kann. Oh, er hat ein langes und gesundes Leben für dich. Im Psalm 91 heißt es, er sättigt mich mit langem Leben. Und dann können wir sagen, Herr, danke, du sättigst mich mit langem Leben. Von Mose heißt es, Prophet des alten Bundes, dass er 120 Jahre alt wurde, oder er wurde noch etwas älter, aber mit 120 heißt es, seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht von ihm gewichen. Halleluja, mit 120. Und der hatte noch nicht mal Jesus in sich oder den Heiligen Geist in sich. Das war noch im alten Bund. Und ich meine, wenn das mit 120 damals war, dann können wir doch sagen, mit 50, 60, 70 oder 80, da sind wir ja wohl fit. Und das gehört uns. Weißt du, dass das Gute ist, wenn du die Vergebung von Jesus angenommen hast, wenn du sein neues Leben bekommen hast, dann hast du ein Recht dazu. Dann hast du freien Zugang zu all den Segnungen, die es von Gott gibt. Halleluja, du hast das verbriefte Recht, weil du gehörst jetzt zu Gott. Du bist nicht mehr verloren, du bist nicht mehr ein Waisenkind, sondern du hast einen Vater im Himmel, der für dich ist, der dich liebt. Du hast Jesus, der für dich gestorben ist. Und Halleluja, den Heiligen Geist, der in dir lebt. Habt ihr alle den Heiligen Geist schon empfangen? Halleluja, lebt der Heilige Geist in euch. Weil wir nehmen Jesus auf und dann können wir doch den Heiligen Geist aufnehmen. Und das ist ganz wichtig auch. Halleluja. Wer hat noch nicht den Heiligen Geist bewusst aufgenommen? Streckt ihr? Heiligen Geist schon mal bewusst auf, betet ihr neuen Sprachen, weil das ist so ein Zeichen für den Heiligen Geist, in neuen Sprachen auch zu beten. Habt ihr schon, das ist ein Geschenk von Gott, in neuen Sprachen zu beten. Habt ihr das alle? Sprecht ihr alle in Sprachen? Halleluja. Also wer nicht, kann sich gerne melden, dann beten wir gerne für dich, dass du auch dieses wunderbare Geschenk empfängst. Halleluja. Gut, Halleluja, dann steh doch am besten mal auf. Genau, kommt hier mal mit. Halleluja. Hast du schon Jesus aufgenommen als deinen Herrn? Super. Genau, dann streckt doch mal alle eure Hände aus. Und wie ist dein Name? Silke. Vater, wir danken dir für Silke. Halleluja. Ich setze wirklich den Heiligen Geist jetzt frei in Silke, in dem Namen Jesus. Danke, Herr, dass du sie jetzt füllst mit deinem Geist. Halleluja. Schalababababa. Und jetzt kannst du einfach deinen Mund öffnen und sprich einfach aus, einfach öffne deinen Mund und sprich aus, wie der Geist es dir eingibt, auszusprechen. Shalabrashibasito, chikatatatata, shakapapapapa, kola shakapapapapa, solabrashibasito, chikatata, chikalalalala, chikalabrashabasito, genau. Shakabrashabasito, genau. Ja, da ist es. Shakatatatata, Shakarashabasito. Oh, danke, Herr. Shakarashabasito. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du sie mit deinem Geist erfüllst. Oh, Shakarashabasito. Danke, Vater. Oh ja, Halleluja. Du hast es empfangen. Halleluja. Jetzt am besten ganz viel praktizieren. Auch wenn der Verstand sagt, was rede ich da für einen Käse? Gott hörst du, das ist wie eine Geheimsprache, die wir nicht verstehen. Und das sind wie Gebete zu Gott, direkt zum Vater. Und sie bringen uns Frieden, sie machen uns ruhig. Und wie gesagt, sind die Gebete, die einfach direkt zum Vater aufsteigen. Halleluja. Juhu. Oh, lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Danke, Herr. Juhu. Halleluja, weil es ist so gut. Unser Leben wird so viel einfacher durch den Heiligen Geist, der in uns ist, der uns führt, der uns leitet, der uns liebt. Halleluja. Also ich habe gesprochen von dem kompletten, vollbrachten Werk, das Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dass wir davon wirklich profitieren dürfen. Und es ist Jesus Ehre macht, wenn wir alles in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Also wenn wir uns mit nichts zufrieden geben, wo noch Schmerzen sind zum Beispiel oder wo noch Probleme sind, sondern dass wir sagen, nee, Herr, du hast den vollen Preis bezahlt für meine Errettung, für meine Heilung und das nehme ich wirklich hundertprozentig in Anspruch. Und lass es dann wieder weiterfließen auch. Halleluja. Weißt du, Gott möchte es, und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Gott liebt uns. Also Gott liebt uns wirklich. Und so wenig wie du es möchtest, wenn du siehst, dass dein Kind leidet, dann sagst du nicht, juhu, jetzt leidet's mal so richtig, sondern du sagst, oh, das ist schlimm. Ich möchte nicht, dass mein Kind leidet. Und sieh mal, das Herz des Vaters, der uns liebt, der möchte nicht, dass wir leiden, sondern der möchte, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht und dass wir wirklich in dieser Fülle des Lebens leben. Und manchmal ist es so, wenn Sachen chronisch schon geworden sind, ist es manchmal nicht einfach davon, einfach loszulassen. Aber ganz wichtig, dass wir dann, wie es Jesus in Matthäus 11 gesagt hat, in Vers 12, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich Gottes Gewalt angetan und Gewalttuende reißen das an sich. Und es ist jetzt, da ist nicht von kriegerischer Macht die Rede, sondern manchmal brauchst du eine Beharrlichkeit, eine Entschiedenheit zu sagen, so, und Heilung gehört mir. Und egal, ob diese Knieschmerzen jetzt schon 3 Wochen da sind oder 3 Monate oder diese Kopfschmerzen, ich akzeptiere das nicht, weil Jesus ist dafür gestorben, damit ich geheilt bin, damit ich frei bin. Und ich stehe darauf und ich preise meinen Herrn und ich danke meinem Herrn, dass er es schon für mich getan hat. Und ich sehe mich schon geheilt. Das ist auch wichtig, dass wir das schon sehen vor unserem inneren Auge. Vielleicht konntest du nicht springen, vielleicht konntest du nicht hüpfen oder so zum Beispiel, dass du siehst, ich kann das schon wieder tun. Weil Jesus ist dafür gestorben. Ich kann schon wieder laufen. Ich kann schon wieder mich runterbeugen. Ich kann schon wieder, was auch immer, meine Schulter, meinen Arm heben. Juhu! Ich sehe das schon vor mir. Halleluja! Weil Jesus hat es gemacht. Und dass wir draufstehen, auf dem, was Jesus getan hat, und sagen, das gehört mir. Und ich lasse dich nicht, Herr, bis ich das in 100% sehe. Weil du möchtest es, ja. Du möchtest es, du bist dafür gestorben, das gehört mir. Und da sehen, weißt du, dieser gute Wille des Vaters, das ist so wichtig, dass wir das wirklich wissen. Was hat der Vater zu Jesus gesagt, als er getauft wurde? Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich wohlgefallen. Weißt du, das sagt er heute zu all den weiteren Söhnen, die es jetzt gibt. Jesus war der erste Sohn und jetzt gibt es weitere Söhne. Und zwar Millionen. Und er sagt, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und ich möchte, dass du all die Segnungen, die ich für dich errungen habe, auch wirklich in Anspruch nimmst und nimmst. Weißt du, das ist unsere Autorität. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Es kann manchmal so sein, dass du denkst, boah, diese Schmerzen oder so, ist es am Ende doch von Gott oder so. Sondern, weißt du, du kannst immer wissen, es kann nicht sein, Gott schickt keine Schmerzen. Gott schickt keine Krankheiten. Sondern Gott ist für uns. Und was sind so ein paar Sachen, also die wir tun können, um, vielleicht hast du 20% Heilung erlebt, vielleicht hast du schon 90% Heilung erlebt. Manche Sachen kommen auch erst, ja, es, wie gesagt, es gibt Wunder und da erfährst du sofort, wie du jetzt, ne? So, juhu, ich kann wieder springen. Und manchmal ist es so, du merkst, es ist 20% besser, es ist 30% besser, es ist 50% besser. Und was machst du dann, um diese 100%ige Manifestation zu sehen? Also eine Sache ist auf jeden Fall ganz wichtig. Entwickle ein Leben der Freude. Wo du wirklich, es heißt in Nehemia 18, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, ist unsere Stärke, ist unsere Zuflucht. Und es gibt einen, der die Freude rauben will. Der Feind. Aber der ist schon besiegt von Jesus am Kreuz. Und wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist diese Freude an Gott, wie die sämtlichen anderen Früchte des Geistes, in dir drin. Und die ist unabhängig von den Umständen. Das heißt, selbst wenn es stürmt um dich und selbst wenn was auch immer ist, du hast die Freude am Herrn geschenkt bekommen. Und die gilt es zu kultivieren und sagen, Herr, ich freue mich. Weil weißt du, die ganze Ewigkeit haben wir mit ihm. Ich meine, die paar Jährchen hier letztlich, ja. Und trotzdem soll es uns hier sehr gut gehen auf der Erde. Aber wir haben allen Grund, uns zu freuen und zu sagen, danke Herr für alles, was du für mich getan hast. Dankbarkeit. Huhu. Wir heulen nicht mit den Wölfen. Auch wenn es hier in diesem Land, weißt du, in diesem Land, in dem wir wirklich mit Milch und Honig gesegnet sind, das musst du ja sagen, oder auch in der Schweiz, ja. Wir haben doch alles, wo sich viele Prozent der Weltbevölkerung nur die Hände nachschlecken, ja, wo es in vielen Teilen der Welt schon Hunger gibt. Aber Gott hat uns in Länder gesetzt, wo wir wirklich die Fülle haben an Versorgung. Und dafür können wir dankbar sein. Und es ist ganz wichtig, dass wir dankbar sind. Und nicht sagen, ja, das wird alles immer schlimmer. Sei mal dankbar für die Jahre, die du hier schon im Frieden leben durftest, wo du versorgt warst. Und kultivier wirklich diese Dankbarkeit Jesus gegenüber. Jesus, am Kreuz hast du für meine Sünde bezahlt. Du hast die Trennung vom Vater weggenommen. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Was das größte Geschenk auf der Welt ist. Durch das Kreuz. Ich habe ein Recht auf Heilung. Ich habe ein Recht auf Schmerzfreiheit, auch auf Freiheit von Armut, auf Freiheit von Flüchen. Weißt du, wenn Leute dir fluchen, dann weißt du, ich bin geschützt durch das Blut Jesu. Halleluja. Ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Und deshalb freue ich mich in meinem Herrn, auch wenn vielleicht noch nicht immer alles 100% ist. Aber ich starre nicht auf das, was vielleicht noch nicht 100% ist, sondern ich danke dem Herrn, dass er schon dafür bezahlt hat. Und zwar für 100% meine Heilung. Und ich kultiviere dieses Leben der Freude und der Dankbarkeit. Und wenn alle um mich motzen, dann sage ich, danke Herr. Weißt du, lass uns doch unsere Umwelt mal diese Dankbarkeit beibringen, oder? Wie wäre das auch? Das ist so ein Motzgeist, also ich denke, ihr erlebt es auch immer wieder, dass so viele Leute, dann ist das Wetter, dann ist es zu warm, dann ist es zu kalt, dann ist hier und da. Lass uns in dieses Land Dankbarkeit reinblasen, weil wir haben wirklich allen Grund, dankbar zu sein. Halleluja. Also wir entwickeln ein Leben der Freude. Hier in Sprüche 17 heißt es noch, und es ist auch ein sehr wichtiger Vers, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus, also die Knochen aus. Also wenn wir uns das bewusst machen, ist schon sehr gut, glaube ich, dass wir diesen Geistern von Depression, von was auch immer uns anfliegt, dass wir sagen, nein, und ich gebe dem keinen Raum, sondern ich freue mich aktiv in meinem Herrn, weil ich weiß, die Freude bringt gute Besserung. Freude in meinem Herrn bringt gute Besserung und ich lasse keine Niedergeschlagenheit zu. Weißt du, wir müssen nicht alles immer annehmen, was so angeflogen kommt. Sind wir nicht verpflichtet, ja? Halleluja. Alles, was so an Gedanken kommt, das kommt nicht alles von dir. Sondern wie gesagt, es gibt einen Fürst in dieser Welt noch, den Jesus schon besiegt hat, aber über den wir jetzt Autorität nehmen müssen. Und dem widerstehen wir und lassen uns nicht die Freude rauben, sondern sagen, nein, ich freue mich in meinem Gott und ich danke ihm, dass es jeden Tag besser wird. Du kannst ja, ne? Kann man ja sagen. Wenn du noch nicht sagen kannst, danke Herr, ich bin geheilt, dann sag, danke Herr, es wird jeden Tag besser mit mir. Halleluja. Und wenn dich jemand fragt, musst du auch nicht immer deine 10 Punkte sagen, wo es vielleicht noch nicht ist, sondern du kannst sagen, danke, ich glaube, dass Jesus für mich bezahlt hat, dass er die Strafe bezahlt hat. Und ich glaube, dass er alle meine Krankheiten getragen hat. Und ich glaube, dass es jeden Tag jetzt mit mir besser wird. Und dann wirst du erleben, was du sagst. Weil du stimmst 100%ig mit Gott überein. Es wird jeden Tag besser mit mir. Halleluja. Auch wenn noch manchmal was zwickt oder so. Es wird jeden Tag besser. Und da wirst du sehen, wie es jeden Tag besser wird. Ich sage, wir haben das Große losgezogen. Es ist so. Also, 1 Million mal mehr als 1 Million zu gewinnen, das hast du schon gewonnen. Und Gott möchte, dass du draufstehst und sagst, ja, und das gehört mir. Und ich freue mich in meinem Herrn. Halleluja. Und ich lebe, weil ich so beschenkt worden bin, ein Leben der Vergebung. Halleluja. Ganz, ganz wichtig. Auch für Heilung, dass sie sich dauerhaft auch in deinem Körper manifestieren kann, dass wir nicht an alten Bitterkeiten festhalten. Wir alle haben es erlebt, dass wir verletzt wurden, dass uns übel mitgespielt wurde. Ja, jeder hat es erlebt. Aber ich finde eine sehr wichtige Stelle und eine Stelle, die uns wirklich helfen kann und hilft, Markus 11, 25, wo Jesus gesagt hat, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand anders habt, damit auch der Vater im Himmel euch eure Sünden vergibt. Und das ist echt gut zu wissen und wichtig zu wissen, der Vater hat uns alle unsere Sünden vergeben. Und manchmal ist es so, wir denken, unsere Sünden, die sind so, und die der anderen Leute, die uns was angetan haben, die sind riesig. Aber in den Augen Gottes ist es nicht so. Er hat uns alles vergeben, damit wir jetzt jedem, der an uns irgendwie gesündigt hat, vergeben können. Und vielleicht fällt dir jetzt gerade jemand ein. Und dann mach's doch gerade so, vielleicht fällt dir gerade eine Person ein, wo du vielleicht noch für Schwierigkeiten hattest, ihm zu vergeben, vielleicht hast du ihm schon mal vergeben, vielleicht merkst du, boah, da ist noch was. Das muss auch, es ist nicht immer beim ersten Mal sofort weg, aber wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, Herr, ich möchte, Vater, dass du mir wirklich hundertprozentig vergibst. Und deshalb, weil du mir alles vergeben hast, lasse ich die Person jetzt los und ich vergebe ihr. Weil die Wahrheit ist, der Person macht es gar kein Probleme. Aber wenn wir nicht vergeben, dann haben wir Probleme. Wir sind die Gefangenen, wenn wir nicht vergeben. Egal was. Und weißt du, Jesus weiß es. Auch wenn es wirklich was Schlimmes ist, was dir angetan wurde. Jesus weiß es. Aber manchmal haben wir genauso schlimm reagiert. Mit Hass, mit Wut, mit bösen Wünschen, was auch immer. Und das ist letztlich genauso schlimm, unsere Reaktion, wie das, was uns vielleicht angetan wurde. Und deshalb, vielleicht schließt du gerade die Augen lass uns doch zusammen sagen, Vater, ich vergebe jetzt jeder Person, die gegen mich gesündigt hat und die mich verletzt hat. Ich vergebe ihr jetzt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, dass du mir jede Schuld, die ich auf mich geladen habe, vergibst. Und dass ich frei bin. Und dass jede Kette jetzt gelöst ist. Und ich lebe ein freies Leben. Frei von Bitterkeit. Frei von Anklagen. Ich lasse los und bin losgelassen. Amen. Halleluja. Weißt du, das ist so gut, das macht frei, weil wir werden frei. Halleluja. Weißt du, wir sind frei in dem Moment, in dem wir jeden losgelassen haben und vergeben haben. Halleluja. Ich sag dir, markier es dir in deinem Kalender. Heute ist mein Tag der Freiheit. Und nimm es nicht wieder. Und wenn es wiederkommen will, sag, nein, ich habe vergeben. Ich habe vergeben, ich segne die Person und ich wünsche der Person das Beste. Daran siehst du, okay, ich habe wirklich vergeben. Ich wünsche ihr das Beste. Halleluja, ich lass sie wirklich los. Oh, das ist so gut. Weißt du, Gott hat wirklich das Beste. Und eins möchte ich dir noch mitgeben, was auch wichtig ist, um in diese Heilung weiterzugehen, ist welche Worte sprechen wir aus? Über uns, auch über andere. Und das ist wichtig, auch über deinen Körper gut, über dich selber gute Worte auszusprechen. Nicht, wie gesagt, mein blödes Knie oder so, ne? Meine blöde Schulter. Nein. Sondern segne. Segne dich auch. Wenn noch irgendwas war, ich segne mein Knie. Ich segne meine Schulter. Ich segne meinen Kopf und ich rufe aus über mir. Und das kannst du jeden Tag machen. Ich bin geheilt. Von Kopf bis Fuß. Jesus, weil du mich geheilt hast. Das ist so wunderbar. Und ich setze Heilung frei. Können wir auch bei uns selber machen. Und ich nehme alles, was ich heute hier empfangen habe, wo mir die Hände aufgelegt wurden, wo mir Heilung zugesprochen wurde, das nehme ich hundertprozentig für mich in Anspruch. Und ich gebe es nicht wieder weg. Sondern mir wurden die Hände aufgelegt. Ich bin geheilt. Und es manifestiert sich, und zwar zu 100%. Und ich dulde keinen anderen Gedanken. Was ist es, wenn es wiederkommt? Was ist, wenn das? Ich gebe keinen Befürchtungen Raum. Ich schwätze nicht überall meine Befürchtungen hin, sondern oft ist es gut, wirklich so Mund zu. Kannst du auch bitten, weißt du, ich bete immer wieder, Herr, lass keinen Müll aus meinem Mund rauskommen, was mich wieder bindet dann und in Ketten legt, sondern lass nur das rauskommen aus meinem Mund, was Heilung ist, was Glaube ist, was die Anerkennung dessen ist, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ich weiß, die Seele will manchmal rausschreien und schreien, nein, es ist aber gar nicht so. Aber das sind nur unsere Gefühle, es ist nicht die Wahrheit. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Fakten und der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Jesus hat uns geheilt. Und wir stimmen einfach mit ihm überein. Danke, Herr, du hast mich geheilt. Und ich nehme diese Heilung für mich in Anspruch. Und ich bin kein Sonderfall. Ja, das ist auch ganz wichtig, wenn hier eine Stimme kommt, bei dir aber nicht. Klar, die anderen, bei denen klappt das immer so ganz einfach. Nein, du bist kein Sonderfall, sondern du bist ein geliebtes Kind von Gott, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Und er hat alles gegeben, um dich zu haben und um dich gesund zu machen. Und damit es dir gut geht. Oh, Halleluja. Oh, unser Gott ist so wunderbar. Er ist so wunderbar. Ja, lass uns mal ihm einen Applaus geben. Herr, du bist so wunderbar. Halleluja. Er ist großartig. Halleluja. Und jetzt haben wir noch unsere Sarah, die sich immer Eindrücke auch schenken lässt. Und ich glaube, Gott will manche Heilung noch komplettieren und will noch weiter Heilung schenken. Also wenn sie jetzt kommt, genau, sei frei, dich einfach zu melden. Und dann nehmen wir für dich noch ganz besonders Heilung in Anspruch, okay? Wir sprechen euch. Mhm. Wir sprechen euch. Ja, Andreas. Okay. Ja, Vater, danke, dass du es gezeigt hast, dass wirklich, dass Andreas total nicht mehr eingeschränkt sein soll, sondern wirklich total seinen Arm bewegen kann, ohne Schmerzen, ja, total frei da ist, total gelenkig, ja, und jede Ursache, auch der Arthrose, ja, da gehe ich jetzt auch gegen an, dass diese weichen muss von Andreas, die hat kein Anrecht mehr bei Andreas, ja, die muss wirklich weggehen, weg, raus auf seinen Schultern, wirklich raus, raus, und auch jede Folgen von der OP, die da auf diese Bewegung auswirkt, die muss jetzt auch weichen, ja. Und ich setze jetzt nochmal die, speziell auch nochmal total die, das ist jetzt so ein Kontaktpunkt, den ich jetzt einfach drauflege. Danke wirklich für die Heilungskraft, auch speziell im Gelenk, Herr. Danke, Herr, dass da das Gelenk total wieder vital ist und wieder Kraft reinkommt, auch in deinen Arm. Totale Kraft wieder, totale Kraft, totale Kraft wieder, ja. Danke, Herr, für diese Kraft, für diese Heilungskraft, die ihn jetzt durchflutet, durchströmt, die mächtiger ist als alles andere und alles andere muss weichen. Ja, danke, Herr, dass deine Heilungskraft sich durchsetzt, dass deine Heilung sich komplettiert. Ja, vollständige Heilung wieder. Wie ist es so? Wir müssen hier immer so einen Kartoffelsack geben. Ich schreibe E-Mail. Okay. Du schreibst E-Mail, super. Super, danke Jesus. Wuhu. Halleluja. Ihr seht es, Gott liebt es zu heilen. Er möchte heilen und genauso bei dir. Halleluja. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt am Abschluss dieser Heilungsräume, dass du alles, was du empfangen hast, wirklich dafür dankst, sagst danke. Halleluja. Es gehört mir. Alles, was schon passiert ist in diesen Räumen und wo es noch Komplettierung braucht, da dankst du dich weiter. Halleluja. Bis du die hundertprozentige Manifestierung siehst. Und was wir auch noch anbieten ist, habt ihr vielleicht schon am Anfang gesehen, wir haben einen Glory Shop, einen Büchertisch dort. Es ist ganz wichtig, dass du dich mit guter Literatur auch versorgst. Wir haben auch noch am Ausgang haben wir auch noch Bibelstellen für Überheilung. Ganz wichtig, dass du wirklich über dem Wort, weil das Wort hat Macht, das Wort hat Kraft in sich. Und dass wir wirklich anfangen, über dem Wort nachzusingen, sinnen, meditieren, einfach das Wort Gottes in uns aufzunehmen, über Heilung. Halleluja. Und das ist stark. Also es gibt sehr gute Literatur. Georg hat ja auch starke Bücher geschrieben, die strotzen von Glauben. Und dann Kenneth Hagin kann ich euch auch sehr empfehlen. Kenyon, einfach das sind starke Literatur, was euch einfach bestärkt, hilft in diesem weiteren Leben im Glauben und eure Heilung zu behalten und 100% zu ergreifen. Genau, dann die Bibelstellen, die am Ausgang ausliegen. Dann empfehlen wir auch immer unsere Glory Life Schule. Also ist schon jemand von euch in der Glory Life Schule, unserer Glory Life Schule? Paar schon? Aber herzliche Einladung, weil da werdet ihr auch gelehrt, trainiert, auch in Heilung, in allem Möglichen, wirklich diese Neuschöpfung zu sein. Was hat Gott für die Neuschöpfung vor? Und ganz stark auch immer wieder Heilung, auch Aktivierung machen wir da. Also herzliche Einladung findet ihr auch draußen, Anmeldung oder auch online könnt ihr euch anmelden. Kann man online machen und kann man live machen. Genau, geht beides. Wir haben über 600 Schüler. Und genau, ich glaube, die meisten sind begeistert. Es ist wirklich stark, du bist einfach zugerüstet in diesem Leben als Sohn und Tochter Gottes. Und dann geht es natürlich morgen weiter. Um 10 Uhr haben wir unseren Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier auch wieder im Zentrum. Also herzliche Einladung. Wenn du noch eine Übernachtungsgelegenheit brauchst, wir haben unser Boarding Room 50 Meter hier entfernt. Hotel, wenn du genau noch eine Übernachtungsmöglichkeit suchst. Und genau, wenn du glaubst, dass Gott hier gewirkt hat, haben wir auch so eine Spendenbox hinten am Ausgang ausliegen. Kannst du gerne was reintun. Und wenn du noch nie bei Glory Life warst, gibt es jemanden, der noch nie hier in diesem Zentrum war? Wer war noch nie hier? Okay, aber wenn du noch nie hier im Zentrum warst, bist du Genau. Dann kriegt ihr auch, dann unser Christoph verteilt gerne noch Geschenke. Wir haben da vorne Geschenke. Könntest du die verteilen, Christoph? Das wäre super. Dann könnt ihr euch eine Botschaft morgen abholen, kostenlos. Genau, herzliche Einladung und genau, Hände hoch nochmal. Alle, die noch nie hier waren, noch nicht so ein Geschenk bekommen haben, bekommst dieses Geschenk. Halleluja. Und dann lass uns doch mal zum Abschluss nochmal alle zusammen aufstehen. Wir wollen auch mit Gebet schließen. Ja, richtig nochmal richtig auf Jesus aus. Halleluja. Jesus, wir danken dir für alles, was du heute getan hast. Herr, in dem ersten, im zweiten, jetzt im dritten Heilungsraum, wir geben dir alle Ehre. Und ich danke dir, Herr, dass alle Worte auch, Herr, die meine kostbaren Geschwister gehört haben, dass sie nicht irgendwie zu Boden fallen, sondern ich danke dir, Herr, wir versiegeln alles, was du getan hast und was sie gehört haben mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, Vater, für alle Heilungen, die schon hundertprozentig passiert sind. Und ich danke dir für alle Heilungen, die noch passieren, die noch ja zu hundertprozentig komplettiert werden, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir ergreifen das. Wir danken dir, Jesus, dass du es für uns am Kreuz getan hast und dass du es schon vollbracht hast. Und wir sagen einfach ja, danke für unsere Heilung. Wir stehen fest auf unserer Heilung. Wir danken dir, Herr, dass du uns gute Körper gegeben hast, die ja mindestens 100 bis 120 topfit sind. Halleluja. Halleluja. Und wir danken dir ja, dass du Schmerz und Krankheit am Kreuz weggetragen hast, auf dich genommen hast, damit wir es nicht mehr tragen müssen. Und wir sagen danke, Herr. Wir danken dir, dass du auch wirklich unseren Mund verschließt, wenn da irgendwas Blödes und Schlechtes rauskommen soll, sondern danke, Herr, dass aus unserem Mund nur Leben rauskommt, Worte des Lebens, Worte des Glaubens, einfach und Worte der Liebe. Und ja, wir haben allen Menschen vergeben, wir haben selber Vergebung in Anspruch genommen und wir danken dir wirklich für ein geniales Leben weiter mit dir. Wir danken dir, Jesus, dass du für alles bezahlt hast und dass wir wirklich jetzt in diesem vollen Leben leben dürfen. Halleluja. Amen und Amen. Halleluja. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich. Wir danken dem Herrn wirklich für alles, was er getan hat. Und herzliche Einladung. Morgen geht's weiter um 10 Uhr. Erwarten wir noch ganz viel starkes Wirken von Gott. Sei mit dabei. Und ja, er liebt euch und uns. Amen.